Seemann, Freund von Liebe, denn Liebe ist so schön. Ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ich kann diesen Seemann verstehen. Das Meer ist so schön und so groß, doch man kommt von den Frauen nicht los. Ein Seemann träumt von Liebe, sein Traum ist was für mich. Ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, denn Kinder der Seemann bin ich. Ahoi! Auf Matrosen, okay, in die Wogen der See, rohe Gedanken, sie wanken und fliehen geschwind wie Sturm und Wind. Ein Spielabend so schön auf dem Schiff als Klavier. Auf dem Schiff und Klavier seine Lieder. Ein Spiel sich in die Herzen der Mädels hinein und sie bitten den Heim immer wieder. Mit Humor kommt ihr alles leicht davor. Ob im Osten oder Westen, mit Humor geht es am besten. Wir sind immer rum und rum, mit Humor.